Mir ist nach kulturkritischen Betrachtungen nicht zumute. Ich möchte deshalb nur noch sagen, mit dem Farbfernsehen wird uns in der Tat nun eine neue Dimension der Weltbetrachtung eröffnet. Viele werden noch in Erinnerung haben, wie groß dieser Sprung in Wirklichkeit beim Film gewesen ist und welche bedeutenden künstlerischen Möglichkeiten der Farbfilm geboten hat. Wer sich gelegentlich beim Aufenthalt in Amerika oder in Japan schon ein wenig an dortiges Farbfernsehen gewöhnt hat, unseres soll ja besser werden, habe ich gehört, der weiß auch, als wie natürlich man es nach kurzer Zeit empfindet. Wenn es beim Fernsehen weitgehend darauf ankommt, die Welt so zu erfassen, wie sie wirklich ist, und das, was geschieht, soweit es geht, unmittelbar mitzuerleben, dann darf die Farbe dieser elementare Bestandteil unseres Sehens nicht fehlen. Und man kann sicher davon ausgehen, dass sich das Farbfernsehen in relativ kurzer Zeit allgemein verbreitet haben wird. Wir müssen hier, meine Damen und Herren, wie auf anderen Gebieten zum Fortschritt Ja sagen und mit ihm fertig werden. Dabei muss ich und nicht nur als Politiker wünschen, dass möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit an dieser Neuerung teilnehmen können. Das Farbfernsehen will ja kein Luxusartikel bleiben. Und ich weiß nicht, ob es geht, aber auch meiner Meinung nach wird es hoffentlich nicht allgemeine Gebührenerhöhungen nach sich ziehen müssen. In der Hoffnung nun, meine Damen und Herren, in der Hoffnung auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse, über die zu berichten und die darzustellen, sich lohnt. Und weil der Ausdruck Startdruck durch ein Mitglied der Regierung gebraucht, missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen. Der Bundesaußenminister hat jenen Knopfdruck vorgenommen, der die Bildschirme hier im Saal, im Studio A der Halle A, sich verfärben lässt. In Farbe wird jetzt also übertragen. Der große Augenblick ist gekommen. Ich glaube, ein neues Zeitalter in der Rundfunkgeschichte flimmert da heran. Es ertönen die Klänge aus der Operette Eine Nacht in Venedig von Johann Strauss. Es tanzt wieder das Fernsehballett. Und das also, was wir hier auf den Monitoren, auf den Fernsehgeräten im Saal sehen, das also ist PAL, das von Dr. H.C. Walter Bruch entwickelte deutsche Farbfernsehsystem. Wie wir schon gehört haben, ein verbessertes amerikanisches System, ein verbessertes NTSC also. Man hat ja von diesem amerikanischen System zuweilen ironisch gesagt, die Abkürzung bedeutet Never the Same Color, also niemals dieselbe Farbe. Es kamen einige Unregelmäßigkeiten vor, so haben wir über den großen Teich herüber gehört, dass also zum Beispiel der rechte Kopf auf der Mattscheibe grün war, dass man ihn dann ausregulieren konnte und er erhielt die gewünschte Fleischfarbe, aber dann war eben der linke Kopf des Gesprächspartners auf der Mattscheibe grün. Nun, diese Fehler bei der Übermittlung der Farben sind durch das System von Dr. Walter Bruch weitgehend ausgeschaltet. Bei seinem System werden zwei Farben pro Bildzeile übertragen. Enthält die erste Zeile einen Übertragungsfehler, so wird dieser durch die zweite Zeile ausgeglichen. Ein Beispiel also: kommt hellrot über die erste Zeile, so schreibt die zweite dunkelrot und erreicht daher den richtigen und erwünschten Mittelwert. Man hat vereinfachend mit Recht gesagt, bei PAL mixen zwei falsche Farben die richtige. Einem Minusfehler folgt ein entsprechender Plusfehler und umgekehrt. Wer also im Besitz eines Farbfernsehgerätes sind, und das sind noch sehr wenige in der Bundesrepublik, der kann diese Eröffnungsveranstaltung zur 25. Großen Deutschen Funkausstellung aus Berlin jetzt weiter in Farbe erleben. Unter den Klängen der Ouvertüre zur Operette Der Opernball von Richard Heuberger, gespielt von den Berliner Symphonikern, meldet sich noch einmal der Hörfunkreporter, der bei dieser Eröffnungsveranstaltung der Funkausstellung ja nur die Gastfreundschaft der Fernsehgesellschaften des deutschen Fernsehens und des zweiten deutschen Fernsehens genießt. Und die Kameras, es sind drei hier im Saal, sie schwenken durch den Raum, jetzt da nur das Orchester spielt, da das Fernsehballett abgetreten ist. Sie zeigen das Orchester, sie zeigen die weniger farbenfrohen Zuschauer, die alle natürlich an diesem Vormittag in festlicher und fast einfarbiger Kleidung hierher gekommen sind. Es mögen zwischen 1.100 und 1.500 sein. Und unser Blick geht auch noch einmal hinüber an den wenige Meter entfernten Informationsstand, der hier drei Farbfernsehgeräte zeigt, die jeweils nur die Grundfarbe aufweisen, nämlich einmal rot, einmal grün, einmal blau. Und aus diesen drei Farben wird ja das Fernsehbild auf den Farbfernsehgeräten komponiert, zusammengesetzt durch die Addition dieser drei Grundfarben. Und es fällt einem vielleicht schwer, als Hörfunkberichterstatter es zuzugeben, aber Sie, die Sie nur zuhören und die Sie vielleicht auch nur schwarz-weiß sehen an diesem Vormittag während dieser Eröffnungsveranstaltung der 25. Funkausstellung in Berlin, Sie sind vielleicht doch ein wenig im Nachteil. Aber alle diejenigen, die hier sind, die über 1000, sie haben sicherlich das Gefühl, jenen großen Augenblick miterlebt zu haben, der ein neues Kapitel einleitet in der Geschichte des deutschen Rundfunks, in der Geschichte des europäischen Rundfunkwesens, kann man mit Fug und Recht sagen, das Farbfernsehen. Die Bundesrepublik hat den Anfang gemacht, Großbritannien und Frankreich werden folgen. Und wir lauschen noch den Klängen der Ouvertüre zur Operette Der Opernball von Richard Heuberger, gespielt von den Berliner Symphonikern. Meine Damen und Herren, das war die Eröffnungsveranstaltung von der Halle der ARD-Studios auf dem Ausstellungsgelände zur Eröffnung des Farbfernsehens. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands und das Zweite Deutsche Fernsehen verabschieden sich damit.